Bereit? Bereit. Wer fängt an? Ich fange an. Trinken wir heute Kaffee und Pfefferminztee. Aus gegebenem Anlass. Und weil es noch nicht so spät ist. Aber du sprichst wieder, das ist gut. Ja, ich kann wieder sprechen. Ich fange mal an. Vorgestern Mittag, sind wir zum Lunch gegangen, wie das hier heißt. Also zum Mittagessen. Naja, eigentlich zum Frühstücken, all day long. Ja, aber wir waren zu spät zum Frühstück, weil es war schon nach 12. Mhm. Und deshalb sind wir zum Lunch gegangen. Weil man sagen muss, dass wir im Paradiso waren auf der Kloof, was so eins der wenigen Restaurants ist, was nur bis 12 Frühstück hat. Das stimmt. Eigentlich hatten wir ja vor zu frühstücken. Ja. Aber es war kein großer Makel, dass das Frühstück nur bis 12 angeboten wurde, weil es war da so nett und so lecker, dass wir da ziemlich versackt sind. Mhm. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Weil die Stimmung war auch so, dass wir es den anderen Gästen einfach nachgetan haben. Wir haben dann mittags ein Gläschen Wein getrunken, dann noch eins. Und Essen und dann gab es noch eine Kaffeespezialität. Es war auch ein sehr angenehmes Publikum, also um da zu lunchen. Ja. Wenn es so 80% Frauen über 60 oder über 50 vielmehr. Ja. Oder um die 50 rum. Ja, und die haben sich da richtig gut gehen lassen. Mhm. Würde ich mal so sagen. Ja, definitiv. Ja. Als wir dann da fertig waren, sind wir nach Hause gegangen und haben dich, glaube ich, ohne Umwege ins Bett gesteckt. Das ist richtig. Da blieb ich dann auch. Mehr oder weniger bis heute Morgen. Ja. Schön, dich wieder unter uns zu haben. Danke. Ich wollte auch noch mal ganz positiv anmerken, dass du mir netterweise Medikamente geholt hast von der Apotheke. Und was ich sehr schön finde von der Apotheke, man bekommt die Medikamente in braunen Papiertütchen, wo Wale aufgedruckt sind. Das ist super. Wenn es der Genesung hilft, mein Schatz. Doch, hat mir mental wirklich weitergeholfen. Zum Whale-Watching konnten wir ja jetzt nicht gehen. So kamen die Wale zu mir. Was wir eigentlich an diesem Tag vorhatten. Eigentlich? Naja, kann man so nicht sagen, aber es wäre eine Option gewesen. Nee, aber ich freue mich, dass du wieder auf bist und haben es ja heute auch nicht übertrieben. Wir hatten ein wunderschönes Wetter, kein Regen, dass du keine nassen Hosen bekommen hast, dass du nicht gleich wieder flach liegst, sondern würden mit Sonnenschein und mal gefühlten 20 Grad belohnt in der Sonne. Das stimmt. Also im T-Shirt war es aushaltbar, anders nicht. Ja, also das Wetter war heute wirklich wunderbar. Wir haben eine kleine Tour gemacht. Und zwar wurde ich erst zu Fuß durch den... Wie heißt der Park? Company's Garden. Genau, durch den Company's Garden geführt. Und dann ging es zur Busstation, weil der Herr Gatter sich eine wunderbare Tour ausgedacht hat. Wie fandest du den denn, den Company's Garden? Ich habe da ja drüber schon geschrieben. Ja, ich fand den Company's Garden wirklich sehr schön. Beeindruckend sind auch wirklich die Eichhörnchen. Ja, abgesehen von den Tauben und den Ibissen und den Nilgänsen, die mehr oder weniger hier in der ganzen Stadt wer vertreten sind. Aber die Eichhörnchen, das sind so graue Eichhörnchen. Vielleicht nennt man sie auch Grauhörnchen hier, ich weiß nicht. Haben also putzige kleine Dinger mit sehr buschigem Schwanz. Ich glaube, die sind auch ein bisschen buschiger als bei unseren. Meinst du? Ah, ich bin mir unsicher. Aber die haben so ganz flusiges Fell auf dem Schwanz. Und die sind nicht scheu, wäre untertrieben. Sie sind regelrecht aufdringlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für die hiesige wohnenden oder arbeitenden Leute schon eine Plage sein kann. Weil das sind ja wirklich Hunderte, Tausende, ja. Man weiß nicht so genau. Aber ich glaube schon, dass sie zur Plage werden können und halt nicht wirklich gern gesehen werden. Für die Touristen in dem Park oder die gelegentlich in dieses Viertel kommst, das ist ein Schließ-Opa. Für uns ist das super, aber so wirklich aktiv Hörter würde ich jetzt auch nicht. Dafür gibt es auch andere Leute, die das zu Genüge tun. Außerdem, ich find's ein bisschen verquer, dass auf der einen Seite Leute im Park sind, die hungern, offensichtlich kein Dach über dem Kopf hat. Und man füttert die Eichhörnchen. Mhm. Das geht irgendwie nicht, finde ich. Ja, also abgesehen davon, würde ich halt die Tiere da nicht füttern oder anziehen, weil es halt zum Ungeziefer werden kann. Ja. Nee, also wir haben auch an anderen Stellen in Kapstadt gesehen, es ist ja sehr beliebt, auch Picknick zu machen. Mhm. Ja, auf irgendwelchen Grünflächen oder Terrassen oder wo auch immer. Ja, wo der Kapstädter geht und steht, kann man ja ein Picknick machen. Ich glaube, im Company's Garden ist das definitiv nicht möglich. Also ich meinte dann ja scherzhaft, dass aufpassen muss, dass die dir nicht das Bein hochrennen. Sprach es aus und hat eins am Knie hängen. Also schon purzig, ja. Definitiv, also es liegt halt auch am Tier. Ja, bei so einem Eichhörnchen denke ich mir, wow, wie süß. Hättest du eine Ratte am Knie hängen, fändest du es nicht so lustig. Käme auf die Ratte an. Jedenfalls habe ich dann eine wunderbare Route rausgesucht, wo wir sowohl zu Fuß gehen, als auch den Bus nehmen, als auch noch mal eine kleine Strecke mit dem Taxi fahren müssten. Also abwechslungsreich, nicht zu anstrengend für dich. Und dann mit dem wunderschönen Garten belohnt werden würden. Das sah auch auf Google Maps ganz gut aus. Also der erste Teil hat ja auch super geklappt. Und mit dem Bus fahren. Genau, mit dem Bus fahren. Das haben wir jetzt schon geübt. Naja, also wir waren erstmal wieder frühstücken. Das stimmt. Wir waren heute im Birds frühstücken. Sind wir durch Zufall drauf gestoßen und sind dann einfach mal rein, beziehungsweise wir standen vor der Tür und haben uns gefragt, ob man da reingehen darf, weil die war mit so einem Vorhängeschloss verriegelt. Und dann kam aber eine Kellnerin raus und... Ich glaube, Vorhängeschloss, entschuldige mich, der weiß, wenn man das Wort verfallt, aber ich glaube, Vorhängeschloss ist nicht das, was man sich, wenn man sich den Podcast anhört, jetzt vorstellt, was es war. Also, nee, so ein Türschließkettchen, ja, wie es genau manchmal in Wohnungen hat. Genau. Ne, was dann mit so einem kleinen Schieber an der Tür verankert ist und die Tür stand dann spalt offen. Ja. Nur mal so zur Orientierung, also hier, wo wir sind in diesem Stadtteil, so Clove Street, Long Street, kann man eigentlich zu jeder Tageszeit rausgehen, läuft ein bisschen, wenn man mal so Block mehr, ich nenne es immer so Autoindustrie, also Werkstätten und Eisentüren hat, macht das nichts, man läuft einfach noch ein Stückchen und hat im nächsten Block wieder Cafés und Kneipen und In jedem Block befindet sich mindestens eine Location, wo man frühstücken kann, den ganzen Tag. Ja. Ja, dann waren wir da drin. Ja. Das war auch nett. Das war auch sehr nett. Frühstück war auch lecker. Ein bisschen klein waren die Portionen. Also selbst für mich, ich brauche jetzt nicht so die Unmengen wie so ein 2-Meter-Wikinger, aber... Lass doch mal den Wikinger jetzt weg. Ach, ich mag dieses Bild. Och. Ja, aber es war knapp. Vielleicht schaffen wir es heute in die Haare zu kriegen. Ich arbeite. Noch einmal Wikinger sagst. Nee, es war auch nett. Es war halt mehr so spartanisch eingerichtet. Ich meine, ich fand es innen ganz schön. Es war total offen. Also die Frühstücksküche offen zum Frühstücksraum. Die Bar dann auch nochmal offen. So, also dass man auch von hinten dran saß oder die Tische waren. Mhm. Sehr hoch, sehr hell. Helle Holztische drin. Eine Riesentafel für 20 Leute. Mhm. Und kleinere helle Holztische, so für 4. Ganz anderes Konzept als die anderen. So, wo wir jetzt bisher drin waren. Auch nett, halt alles mehr auf so ein bisschen mehr schick gemacht. Schick und irgendwie ein bisschen künstlerischer. Nur eine Wand war komplett mit Kunst bemalt. Also ein Wandbild war so ein bisschen mehr. Ja, so ein bisschen Industriecharme mit künstlerischem Flair. Ja. Der Kaffee war ganz gut. Ja. Frühstück war auch gut. Ja. Aber schon wenig. Gut. Dann möchtest du zum Punkt kommen, oder? Wie ich an deinen Augen erkenne. Ja, vom Frühstück aus sind wir dann direkt zur nächsten Busstation. Das Schöne ist hier, selbst wenn man nicht die richtige Linie erwischt auf Anhieb, weil man gerade in einer anderen Straße ist oder so, man kann immer mit dem Bus zum Civic Center fahren, das hat dann in dem Fall 2 Stationen, und kann da von dort aus umsteigen in den richtigen Bus. Mhm. Genauso haben wir das dann auch gemacht und sind dann auf der planmäßigen Haltestelle ausgestiegen, St. James. Gedacht war, von dort aus ein Taxi zu nehmen, Richtung Botanical Garden. Es stellte sich aber dann raus, dass St. James mehr so ein mediterranes Wohngebiet ist. Also zumindest die Gegend drumherum. Wunderschön, ja. Also am Hügel gelegen. Wunderschöner Ausblick. Man kann da bestimmt auch super wohnen. Da gab es auch so ein Café und Supermarkt, alles da. Ja. Aber kein Taxi. Nee, auch keine wirkliche Verkehrsanbindung außer dieser eine Haltestelle. Mhm. Von da sind wir dann diesen Hügel wieder nach unten gelaufen. Zu unserem Ausgangspunkt mehr oder weniger zurück. Ziemlich, ja. Und haben dort dann ein Taxi genommen, was sehr problemfrei ging. Ja, da ist das Gardens Shopping Center. Und davor standen, ich weiß nicht, 5, 6 Taxis rum. Und die hatten alle Zeit und wir haben dann unter sich ausgemacht, wer uns nimmt. Interessanterweise ist es im Prinzip wie an einem europäischen Flughafen immer der Erste in der Reihe. Also man darf nicht hinten an die Taxis gehen, sondern man muss immer das Erste in der Reihe nehmen. Da wurden wir dann auch hingewiesen und der hat uns dann auch ganz problemlos zum Botanical Garden gebracht. Botanical Garden muss man sagen, oder zu dieser Reiseroute muss man sagen, dass da halt sonst nichts hinfährt. Also das gut erschlossene Bussystem hier in der City Bowl beschränkt sich halt auf den Bereich bis zur Kante des Berges, also bis rum, fährt nichts. Und alles, was so Universität ist und Botanical Garden und hinten runter die Strecke, fahren die meisten die Busse nicht. Vielleicht fahren andere Busse, keine Ahnung, aber die nicht. Ja, es ist so eine Art schwarzes Loch. Ein bisschen Abenteuergeist kann man das auch überbrücken. Kein Problem. Ganz easy ist es natürlich, wenn man einen Mietwagen hat. Also vor dem Botanical Garden gibt es genug Parkplätze. Es gibt auch einen Parkplatzwächter, also überhaupt kein Thema. Wir haben das halt auf die abenteuerliche Art und Weise gelöst. Ja. Ja, war auch ganz spannend. Botanical Garden selbst fand ich sehr schön. Also auch jetzt im angeblichen Winter gibt es nach wie vor genug blühende Pflanzen. Es sind verschiedene Landschaften quasi nachgebildet. Ja, steinige Gärten. Der Fennbusch ist nachgebildet. Da gibt es so verschiedene Vegetationszonen, würde ich mal sagen. Der Fennbusch? Fennbusch. Ah. Ja, diese landestypische Vegetation. Ja, man kann auch mit einem Fennbusch hinfahren. Ach, apropos Fennbusch. Ich habe auch gesehen, dass vor der Haltestelle zu dem Botanical Garden eine Haltestelle von diesem roten Touribus ist. War es die rote oder die blaue? Das müsste dann die blaue sein. Mhm. Mhm. Ja. Nur mal so als Hinweis. Ja. Aber wie auf der Hop-on, Hop-off-Karte haben wir das nicht entdeckt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, müssen wir das nochmal nachgucken. Aber nee, ich glaube, das waren eine der vier Stationen, die sich dann unterschieden haben. Das darfst du dann gerne nochmal in die Shownotes nachtragen. Oder als eigenen Beitrag. Okay. So, aber Taxi, wie gesagt, aus der City raus kein Problem. Kostet zwischen 120 und 160 Rand. Ja, also ist machbar. Mittelmaß 10 Euro. Ja. So, wenn man Glück hat, hat man noch einen netten Taxifahrer, der ein bisschen Zug quatscht an der Fahrt, was auch ganz unterhaltsam ist. Ja. Ja, dann haben wir die neue Brücke gesehen im Botanical Garden, die seit, wie wir erfahren haben, letzter Woche in Betrieb ist. Die ist sehr schön, ein bisschen mit Menschen überfüllt. Ist aber toll. Also man muss, die Brücke windet sich auf Baumwipfelhöhe in Schlangenlinien durch Teile des Parks. Und dadurch hat man natürlich einen unheimlich tollen Ausblick. Zum einen auf die City, zum anderen auf den Berg und natürlich auch für die umgebende Flora und Fauna. Also ja. Auf Baumwipfelhöhe sieht man manche Dinge dann einfach doch mal ganz anders. Hast du denn alle Vögel entdeckt, die du entdecken werden solltest, laut Schilder? Nein, die Eule habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, aber dafür habe ich einen Vogel gesehen, der nicht auf dem Schild war, nämlich ein Perlhuhn. Beziehungsweise viele Perlhühner. Ja, das mit der Eule tut mir ein bisschen leid. Aber ich kann dich beim Abendessen heute so ein bisschen schief angucken. Das wirkt. Dann hast du auch noch deine Eule. Das wäre sehr schön, weil Eulen sind ja auch sehr im Trend. Hm. Okay, abgemacht. Geckos habe ich auch nicht gesehen. Ist aber normal, weil die schlafen irgendwie mittags. Vernünftig eigentlich. Ach, ist lang genug geschlafen jetzt. Stimmt. Ja, und dann sind wir, als es Abend wurde, also abends ist es dann doch frischer. Ja. Das merkt man auch richtig, also im T-Shirt geht dann nicht mehr gut. Ja, also die Sonne ist hinter dem Berg verschwunden und ab dem Moment zog die Temperatur spürbar an. Ja. Sind wir wieder zurückgefahren, was ganz nett war, weil der Parkwächter uns dann ein Taxi gerufen hat mit seinem Funkgerät. Das war sehr nett. Sehr nett. Ich weiß nicht, ob der da irgendwie dann Tantiem kriegt oder so, aber auf jeden Fall war es nett. Ja. Wie eigentlich jede Begegnung hier mit Menschen immer sehr, sehr nett sind, immer sehr zuvorkommend und irgendwie sehr unkompliziert. Ja. Also, kompliziertes Nachfragen oder so hat man eigentlich nie. Und dann immer locker und mit so einem so halt lustig. Ja, also ich fand das auch wirklich ausgesprochen nett, weil wir sind von einem Botanical Garden aus gestartet und vor der Tür direkt war kein Taxi und da mussten wir dann so den Weg, den Berg runtergehen bis zum eigentlichen Haupttor. Da war dann auch kein Taxi und wir hatten vorher online geguckt zur nächsten Bushaltestelle. Waren es errechnete 2 Stunden 19 Fußweg? Hätte ich jetzt ungern gemacht. Deshalb fand ich das wirklich sehr, sehr zuvorkommend. Entschuldigung. Von dem netten Einfahrtswächter, dass er auf uns zukam, mit einem netten Lächeln und fragte, ob wir ein Taxi brauchen. Ja. Während der Rückfahrt haben wir uns dann noch mehrfach umentschieden, wo wir eigentlich hinwollen. Damit kam der Taxifahrer aber sehr gut klar. Total. Ja. Uns ein bisschen über Restaurantsempfehlungen und Sonntagsplanung unterhalten. Und München. Ja, München ist wirklich sehr teuer. Ja. Ich wollte dann auch sagen, schade, dass er nur in München war, in der hässlichsten Stadt Deutschlands. Nein, das ist es ja nicht. Gut. Und sind jetzt hier. Und du wolltest eigentlich noch so ein bisschen was über Geflogenheiten und andere Sachen erzählen. Also anders, Vergleiche Deutschland, Südafrika oder so. Können wir aber noch mal eine extra Episode von machen. Das wäre mir sehr lieb, weil ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, angefangen vom anderen Klopapier über die Supermarktorganisation. Ach so. Kellnern etc. Die Quick Facts. Ja, aber gerne dann in der nächsten Episode, die wir ja heute nach dem Abendessen aufnehmen. Okay. Wie war dein Tag heute für dich? Mein Tag war schön, aber ich bin jetzt auch ein bisschen platt. Mhm. Ich habe zwar sehr wirksame Medikamente, die quasi nur aus Ibuprofen und Pseudoephedrin bestehen. Deshalb bin ich den Tag auch über gut wach geblieben. Ich merke schon, ich bin noch nicht so ganz fit. Wird aber. Ja. Okay. Okay. Bis später. Tschüss. Ja? Ja. Wir sind noch ein bisschen stocky im Arsch. Ja. Ja, glaub schon. Ja. Wir können doch nicht immer Alkohol trinken. Ja. Nein, aber können doch einfach mal erzählen. Mm. Manchmal denke ich, du hetzt nicht so durch. Mm. Weißt du? Mm. Wir haben noch gar nicht erzählt von unserem Skip-Bo-Spiel. Das können wir jetzt machen. Wollen wir noch ein Spiel? Ja, wenn du dabei erklärst, wie es funktioniert in der Short-Quick-Variante. Oh, ich mache mir noch einen Tee. Hast du noch ein Köpfchen? Das ist für Kochen. Hast du den schon alle gemacht, der da ist? Ja, du kannst ja nicht auf der Heizplatte lassen. Okay. Das ist eigentlich nicht während der Koch des Heizplatte schon schlecht. Jetzt. Yes.